Hier ist die Heldenreise in einem Satz. Der zunehmend isolierte Protagonist stapft herum und piekst das Böse mit spitzen Gegenständen, stupst schließlich den Bösewicht tödlich an und erlangt Ruhm und Ehre. Hier ist die Heldinnenreise in einem Satz. Die zunehmend vernetzte Protagonistin schreitet mit guten Freunden umher und stupst sie und andere an, um gemeinsam den Sieg zu erringen. Dieser Definition nach ist Wonder Woman, diese einsame Kriegerin mit dem Zweitnamen Gotttöter, die am Ende ihrer Reise den Widersacher mit einem Schwert vernichtet, ganz klar ein Held. Zauberlehrling Harry Potter hingegen, den Wissen, Freundschaft und Zusammenhalt in die Lage versetzen, den Antagonisten zu bezwingen, absolviert eine Heldinnenreise. Carriger unterscheidet die Heldinnenreise von der Heldenreise in folgenden Punkten. Ziel: Beim Helden geht es um das einsame Besiegen eines Antagonisten, bei der Heldin um eine Wiedervereinigung, das Finden einer Familie, Heimat oder Rettung. Herangehensweise: Der Held ist offensiv und in steter Bewegung. Stillstand ist Sterben. Sein Modus jener der Eroberung. Deswegen werden übrigens Erotik und Affekt als Ablenkung so negativ bewertet. Sie hindern den Helden am Fortschritt, bringen ihn von seiner wichtigen Mission ab. Circe und die Sirenen sind Widersacherinnen, weil sie Odysseus verlangsamen. Die Heldin hingegen kommt langsam, aber sicher durch Kommunikation und Informationsbeschaffung voran. Für Carriger ist sie wie eine Baumeisterin oder eine Dirigentin. Die Isolation ist ihr Antagonist, Einsamkeit ihr Kryptonit, ihr Modus jener des Orchestrierens. Stärke: Der Held überwindet die entscheidenden Herausforderungen individuell. Am heroischsten gilt er, wenn er seine Unabhängigkeit unter Beweis stellen kann. Natürlich gibt es Mentoren und Verbündete, aber die Transformation ist ein einsamer Prozess. Der Cowboy reitet allein in den Sonnenuntergang.